Demnach sind also die Affiliierten dem Jesuitengeneral durch das Gelübde des Gehorsams verpflichtet. Über den Umfang ihrer Ausbildung in der Lebensform des Ordens schweigt sich der Jude aus, ebenso wie der ganze Orden, obschon zum Beispiel Jakob II., König von England, von jesuitischer Seite ganz deutlich dem Orden als affiliiert angegeben wird. Tatsache ist, dass es außer den der profanen Welt als Jesuiten bekannten Ordensmitgliedern solche gibt, die dem Jesuitengeneral durch das Gelübde des Gehorsams im Geheimen verbunden sind. Gar manchen von ihnen kennt der Jesuit nicht einmal. Auch gibt es Jesuiten, die vom Ordensgeneral verweltlicht, säkularisiert werden, um nach Erledigung bestimmter weltlicher, für den Orden nützlicher Angelegenheiten wieder in den Orden aufgenommen zu werden. Es handelt sich hier um eine ähnliche Einrichtung wie bei den sogenannten abtrünnigen Freimaurern. Der Jesuitengeneral kann annehmen, wenn er will, er kann seinen Untergebenen alles befehlen, sie als Jesuit unerkannt auch in die Welt hinaussenden, sie säkularisieren und wieder aufnehmen, wenn dies alles in Rücksicht auf die Kriegsdienste nötig ist. Es sind alle Mittel erlaubt, die dem Zwecke des Ordens dienen und vom Jesuitengeneral befohlen werden. Auf diese Mittel kann dieser bei seiner Kampfesart gar nicht verzichten. Lies doch schon Ignaz von Loyola verschiedene spanische Geistliche, die ihm den Professeid geleistet hatten, lange Zeit absichtlich die Zugehörigkeit zum Orden verschweigen. Für die Völker ist es ganz gleich, aufgrund welcher technischen Ordensbestimmung es möglich ist, dass sich in ihren Reihen Jesuiten bewegen, die, wie wir es auch von den Freimaurern wissen, verheimlichen müssen, es zu sein. Für die Völker ist allein diese Tatsache wichtig. Für sie ist es gleich, wie sich diese Jesuiten benennen, ob Indifferente, ob Affiliierte oder unter die Leitung der Gesellschaft angenommene oder Säkularisierte. Die Völker müssen aber auch vor allem wissen, dass nicht nur diese, sondern alle Jesuiten sich völlig vor ihnen vertarnen können. Um den Jüngern Loyolas ihre Aufgabe zu erleichtern, erhielten sie kein Ordenskleid. Sie sollten die ortsübliche Kleidung in wohlanständiger Weise ohne Prunk tragen. Später wurde zum Schein für den Orden der bekannte lange, am Halse eng geschlossene Jesuitenrock und der Jesuitenhut als Jesuitenkleidung eingeführt, um dadurch noch gründlicher zu täuschen. Jetzt meint das Volk, der Jesuit sei an der Tracht zu erkennen. Es irrt. Die ursprüngliche Bestimmung über die Bekleidung ist noch voll in Kraft. Der Jesuit trägt das Gewand, das ihm zur Erfüllung seiner Aufgaben jeweils am dienlichsten ist, um sich unbeobachtet und unauffällig im Kreise der ahnungslosen Menschen bewegen zu können, die er bearbeiten muss. Das Gewand kann anders sein in China, in Indien oder Mexiko, anders, wenn der Jesuit sich zum Beispiel im Stahlhelmbund der Frontsoldaten, in Gewerkschaftskreisen oder als Mitglied der protestantischen Kirche bewegt. Die Bezeichnung Jesuit im kurzen Rock ist also nur ein Sammelbegriff für alle Jesuiten, die sich im Auftrage ihres Generals unerkannt in beliebiger Kleidung in der Welt zu bewegen haben. Sie darf nicht zu dem Irrtum verleiten, als sei der kurze Rock eine besondere Jesuitenbekleidung. Nicht nur in der Kleidung, sondern auch in ihrer Lebensführung haben sich die Jesuiten ihrer Umgebung anzupassen. Eine alte Vorschrift sagt zum Beispiel, dass der Jesuit, der in München tätig sei, sich angewöhnen müsse, Bier zu trinken. Die Jesuiten haben sich in den weltlichen Kreisen so zu bewegen, als seien sie von Christus als Fremde in die Welt gesandt. Sie hätten stets auf der Hut zu sein, wie wenn sie sich unter Feinden bewegen. Der Christus quasi Präsens, der Jesuitengeneral, hat seine Residenz in Rom, wo auch der Papst, der Nachfolger Petri, wohnt. Es ist in Rom also ähnlich wie in Washington, wo sich außer dem Kapitol, dem Sitz der Regierungsgewalt, das Gebäude der ältesten Loge des alten und angenommenen schottischen Ritus, der 33 Grade, befindet. Der Leiter der Freimaurerei der Vereinigten Staaten hat entsprechend seine Residenz neben der Wohnung des Präsidenten. Besondere Jesuiteneinrichtungen sind in Rom unter den Augen des Jesuitengenerals untergebracht. So die Leitungen, die obersten Verwaltungsbehörden, Assistenzien der zu einer Einheit zusammengefassten Ordensprovinzen, in die das Weltreich des Jesuitengenerals eingeteilt ist, sofern er es schon in Verwaltung nehmen kann. Auch ist dort unter dem unmittelbaren Befehl des Jesuitengenerals ein Professhaus und neben anderem auch das romanische und germanische Kolleg. Kollegien sind jesuitische Studienanstalten für den Nachwuchs des Ordens und für auswärtige Schüler und Zöglinge. Unwillkürlich wird der Deutsche in diesem Zusammenhang an das politische Kolleg erinnert, das nach dem Weltkriege unter starker römischer Beteiligung ins Leben gerufen wurde. Es ist dies keine Studienanstalt, doch soll es Politiker erziehen, wie das in einer ähnlichen Einrichtung von freimaurerischer Seite nach dem Kriege 1870-71 in Paris bewirkt wurde. Jede Assistenzie, es gibt deren mindestens 6, deckt sich im Allgemeinen mit staatlichen Grenzen, so sehen wir es zum Beispiel bei Italien und Frankreich. Zu der Assistenzie in Spanien gehört aber noch die Provinz Mexiko. Die Assistenzie Deutschland hat die Provinzen Deutschland, oft hört man von einer oberdeutschen Provinz in München oder einer oberrheinischen in Freiburg, einer niederrheinischen oder niederdeutschen in Köln, Österreich, Ungarn, Belgien, Holland, vielleicht auch Dänemark. Über jeder Provinz, jede Assistenzie hat etwa 5, steht der Provinziale. Er befiehlt über die in der Provinz befindlichen Einrichtungen und die in der Provinz tätigen Jesuiten. Es gibt da Professhäuser, Residenzen und Missionshäuser, beides kleinere Professniederlassungen und Exerzitienhäuser mit Rektoren und Superioren an der Spitze, ferner Kollegien und Noviziate unter Rektoren.